Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Deutsche Sprache sei schwere Sprache. Kennt ihr eigentlich die schwersten Sprachen in Europa? Ungarisch und Finnisch. Woher weißt du das denn? Allgemeinbildung. Du hast recht. Hättest du das gewusst? Nee, ich fand auch Deutsch nicht so schwer. Also ich hätte gewettet, dass das keiner von euch weiß. Aber ich bin ja in einem schlauen Altenheim. Nee. Finnisch und Ungarisch sind die schwersten Sprachen. Die deutsche Sprache, die ist ja sehr vielseitig. Da kann ein Wort mehrere Bedeutungen haben. Kennt ihr eins? Die Birne. Die Birne, die brennt und die Birne schmeckt lecker, wenn sie nicht faul ist. Und wenn man nur etwas davor setzt, vor bestimmte Wörter, dann kommt da was ganz anderes raus. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Nehmen wir mal das Wort Hase. Ja, ganz einfach. Kleiner Hoppelhase. Wir wissen ja, die Hasen, die leben in den Wäldern, auf den Feldern. Manchmal verirren sie sich sogar in Kinderzimmern und manchmal auch in Kochtöpfe. Ja, passiert auch immer. Ich bin da kein besonderer Freund von. Ich sehe sie lieber in der Natur rumlaufen. Hasen sind ja bekanntlich Tiere. Menschenhasen gibt es natürlich nicht. Und doch gibt es Zweibeiner, die als Hasen bezeichnet werden. Ich bin mit einem Ehepaar gut bekannt. Und da sagt der Mann immer zu seiner Frau, wenn du sie anredest. Mein Hase. Woher weißt du das denn? Ja, das ist ein Kosename. Ja, das bist du aber nicht. Nee, ich bin das. Also, der Mann, das ist der Gerhard, der sagt dann zu seiner Frau immer Has. Ein Kosename, ein Kosewort. Den richtigen Namen, nämlich Erika, wie du, jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann muss ich an die Erika denken in Guntersblum. Das ist da so unten in der Nähe von Frankfurt und Mainz. Dann denke ich daran und sage, es gibt noch mehrere Erikas. Aber es gibt nur, jedenfalls kenne ich nur einen Has, einen Hasen. Und wenn es dann mal Probleme gibt zwischen Gerhard und zwischen Erika, dann sagt der Gerhard immer, ach Has. Hab noch nie gehört, dass er gesagt hat, ach Erika, ist immer der Has. Und je schwieriger die Probleme manchmal werden, dann wird das so in die Länge gezogen. Ach, Has. Ach, Has. Die Erika zu dem Has gekommen ist, da habe ich sie noch nicht nachgefragt. Muss ich mal machen. Dann sage ich euch das. Wenn wir jetzt bei dem Wort Hase bleiben, dann kann man noch was anderes davor setzen. Osterhase, ja, Oster, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber das stimmt, der Osterhase. Aber noch etwas anderes, wo dann dieser neutrale Begriff Hase negativ wird, eine wertende Bedeutung bekommt. Nur stell dich doch nicht so an wie ein Angsthase. Ja, das hat man ja auch schon mal gehört, ich. Meiner Jugend und Kindheit. Jetzt sagt mir das keiner mehr. Jetzt sage ich mir das selber manchmal. Oder man sagt, ich war geritten von der Angst. Nicht sehr schön, nicht sehr mutmachend. Besonders wenn man klein ist und kriegt dann immer zu hören, was bist du denn für eine Angsthase? Nun denkt nicht, dass ich heute über Hasen spreche. Auch nicht, da muss ich eine Einschränkung machen, so sehr über Angsthasen. Aber es geht hauptsächlich erstmal um das Wort Angst. Um das Wort Angst, um das Wort Fürchten und wie man damit umgeht. Wie man damit umgehen sollte. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Der Begriff oder das Wort Angst, das hat sich seit dem 8. Jahrhundert, das ist schon lange her, von dem indogermanischen Anhu entwickelt. Aus dem Wort Anhu. Und was meint er, was das heißt? Anhu heißt übersetzt beengend. Beengend. Und das ist mit dem lateinischen Wort angustia verwandt. Das heißt Enge, Beengung, Bedrängnis. Schon interessant, was man aus einem einzigen Wort rausholen kann. In der Tat, wer Angst hat, fühlt sich beengt, fühlt sich bedrängt, kann nicht mehr richtig durchatmen, ist förmlich in einer Bedrängnis. Dann hört man solche Sätze. Ich fürchte mich davor, meinen Weg allein weiterzugehen, bekennt ein Mann, der den Tod seiner Ehefrau betrauert. Ich fürchte mich davor, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen, erklärt die 15-jährige Hauptschülerin nach der 30. erfolglosen Bewerbung. Ich fürchte mich davor, mein Leben bald nicht mehr eigenverantwortlich führen zu können, sagte die 75-jährige Frau, die nach einem Schlaganfall die ganz normalen täglichen Verrichtungen nicht mehr durchführen kann und nun Unterstützung braucht. Ich fürchte mich davor, eine für mich wichtige Entscheidung zu treffen, meint der junge Mann, der es gewohnt ist, sich von anderen vorgeben zu lassen, was gut für ihn ist. Wer sich fürchtet, fühlt sich wie gelähmt. Die notwendigen Schritte nach vorne bleiben aus, der Mut verschwindet. Oft kommt es vor, dass Menschen von einer Furcht beherrscht sind und sie nicht mehr loslässt. Sie werden förmlich starr und können sich kaum noch bewegen. Ich habe auch in den letzten 10 Jahren viele, viele Menschen kennengelernt, die Angst hatten. Viele davon leben nicht mehr. Andere haben die Krankheit überlebt. Und wieder andere, die hatten Angst für etwas, da hätte ich gesagt, können wir tauschen mit den Krankheiten. Das ist doch absolut harmlos, wenn du da mal ein kleines Wehwehchen hast. Jeder Mensch geht mit der Angst anders um. Ich sage zwar immer, dass ich keine Angst habe, ich habe auch meistens nie Angst und so ganz schlimme und böse Ängste habe ich nie gehabt. Aber ich muss euch sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vor einer Angst so ein bisschen Sorge. Das kann man nicht lernen, das ist die Sorge über das Älterwerden. Muss ich ja keinem sagen, aber ihr seid ja schon Profis, ihr habt euch ja daran gewöhnt. Aber ich muss mich jetzt immer so allmählich ranschleichen. Und wenn ich dann so junge Mädchen sehe wie ihr, dann sage ich, auch schon keine Angst mehr zu haben. Du bist ja schon da drin, du bist ja schon ein alter Mensch. Krieg ich ja nie umsonst Rente, 67. Und da sitze ich so in meinem Zimmer und guck da so rum und ja, dann kaufe ich mir da noch ein Gerät oder ich brauche da noch was. Und in solchen Situationen, wo man nachdenkt, sagt man sich, braucht man das denn alles? Braucht man das alles? Und ja, das ist zwar schön, aber wenn man irgendwann dann in Haus Rama sitzt. Also wenn ich hier hinkommen sollte, dann müsst ihr anbauen. So viel Zeug habe ich. Aber kann ich alles nicht mitnehmen. Ich sage das immer von meiner Mutter und denke daran. Die hat 92 Jahre in einem Haus gewohnt, ist nicht einmal umgezogen, doch einmal von unten in die erste Etage. Und ich musste dann, wie die ins Altersheim kam, musste ich dann alles packen und so. Das ging alles nachher in ein Auto rein. Ja, da hat man ein Zimmer und da kann man, nee, geht nicht. Oh, also da habe ich wirklich Angst vor. Wenn ich dann sage, das kann ich da alles noch gebrauchen und man sagt mir, nee, das geht nicht. Ich will das nicht vertiefen. Kennt ihr alle, aber irgendwann, wenn er mal soweit ist, dann müssen wir uns mal darum unterhalten. Da gibt es ja so verschiedene Tricks, wie man das macht. Da kann ich noch viel von euch lernen. Eine lohnenswerte Zukunft. Jemand hat mal gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. So, jetzt müssen wir allmählich zur Bibel kommen. Natürlich hat die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, oder die Verse, auch was mit Angst zu tun. Aber im Mittelpunkt steht nicht die Angst, sondern steht der Trost. Wenn Trost da ist, kann man alles aushalten. Es sind Verse, die sind schon 700 Jahre bevor das Jesus auf die Welt gekommen ist, gesprochen worden. Also, wenn man mal flott rechnet, 2700 Jahre. So alt ist das, was ich euch jetzt vorlese. Ein Teil des Volkes Israel wurde damals nach Babylonien in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Und es ist klar, wenn man so 500-600 Kilometer von zu Hause weg ist, fern von der Heimat, in einer fremden Landschaft, unter einer fremden Religion, da leidet man, besonders die Juden. Da leidet man, wenn man nichts von der hilfreichen Gegenwart Gottes spürt. Gott, so glaubte das Volk, hat uns verlassen. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat, der unser Leben gewollt hat, der unsere Vorfahren aus der Sklaverei, aus dem Ägyptenland herausgeführt hat, der uns befreite, die guten Gebote gab, der uns als sein Volk erwählt hat, der ist plötzlich futsch. Er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr bei uns. Wir sind verloren. Wir sind mit unserer Kraft am Ende. Mit unserem Glauben und auch mit unserem Leben. Und dann kommt Jesaja, der Mann, der Prophet Gottes, der dieser immer mehr um sich greifenden Angst ein Ende macht, hat den Kampf angesagt und er ergreift das Wort und sagt mit eindringlicher Stimme, und jetzt kommen die Verse, die schon 2700 Jahre alt sind. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abraham, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe, von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Sowas kann nur ein Prophet sagen. Und der Prophet redet immer im Namen Gottes. Er verkündigt Gottes Willen. Er öffnet nicht seinen Mund, um für eigene Rettungsideen zu werben, sondern er ist das Sprachrohr Gottes, um dem lebendigen Gott Gehör zu verschaffen. Und so ist es letztlich Gott selbst, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Stellt euch mal einen Augenblick vor, was das wäre, wenn man euch ganz, ganz persönlich diese Verse zusagen würde. Welche Wirkung hätte das auf euch? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich stärke dich. Ich helfe dir, ich halte dich. Wer so ganz persönlich angeredet wird, der spürt vor allen Dingen eins. Ich bin nicht alleine. Ich bin geborgen in allem, was mein Leben wie von Schreckgespenstern beherrscht zeigt. Ich bin kein Verlorener, sondern ich bin ein Aufgehobener. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Das ist eigentlich gleichgültig, ob das der Vater oder die Mutter zu dem Kind sagt. Eine Frau zu ihrem Mann oder ganz persönlich oder eine Pflegekraft hier zu euch. Ich halte dich. Ich sorge dafür, dass du in den Raum kommst, dass du was zu essen bekommst, dass dein Bett gemacht wird. Gibt es denn etwas Wohltuenderes, als einen Menschen zu umarmen und zu sagen, du kannst darauf vertrauen. Wir legen dein Geschick in Gottes Hand. Hier hast du eine Heimat, wo du mit deinen ungelösten Fragen zu Hause bist, egal aus welchem Bereich sie auch kommen mögen. Ich gebe zu, ich hab's noch nicht nachgezählt, aber in der Bibel soll 366 Mal der Satz "Fürchte dich nicht" stehen. Mich begeistert, dass Gott an alles denkt. Normalerweise hat das Jahr ja 365 Tage. Aber in diesem Jahr, am Montag wird es sein, ist der Montag ein, haben wir ja das Schaltjahr, haben wir ja einen Tag dabei. 55.000 Menschen in Deutschland, die feiern am Montag, oder sagen wir, die dürfen am Montag mal wieder Geburtstag feiern und dann haben sie wieder 4 Jahre Ruhe. Und dann sagt man denn, naja, ich werde ja nicht viel älter, ich werde ja nur alle 4 Jahre, werde ich ja ein Jahr älter. Aber das ist Unsinn. Gott passt auf uns auf, sogar an dem Schalttag. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Das lässt Gott sein Volk in schwerer Zeit wissen. Ihr, die ihr Jahre in der Gefangenschaft zugebracht habt, ihr, die ihr schon lange Zeit getrennt war von allem, was euch wichtig ist, ihr, die ihr angefangen habt, selbst an mir und meiner Liebe irre zu werden. Ich sage euch, ich bin und bleibe euer Gott. Ich habe euch erwählt und zu dieser Wahl, da stehe ich. Ich habe euch erwählt. Das bedeutet nicht immer ein glückseliges Leben auf der Sonnenseite der Welt. Aber das bedeutet mit Sicherheit, dass ich euch nie verlasse, dass ich bei euch bin, auch in den schwersten Stunden und schlimmsten Begegnungen. Mit dieser Gewissheit konnte sich das Volk Israel nach Jahren der Knechtschaft auf den Weg in die Heimat machen. Im Vertrauen auf einen mitgehenden Gott wurde die Furcht vor einer aussichtslosen Zukunft immer kleiner. Mit jedem Schritt, den sie Richtung Israel, Richtung Jerusalem gingen, wuchs die Einsicht, die Macht der Furcht zerbricht an der Macht der Liebe Gottes. Und nun sind wir da, im Ausmaß unserer Furcht wohl anders, wohl zu unterscheiden vom Volk Gottes, von den Juden in Babylonien. Unsere Angst ist anders. Wir brauchen nicht hier, um das Leben zu fürchten. Aber da kommen täglich Tausende, die Angst haben. Und wenn man dann die Häuser ansteckt, dann bekomme ich Angst vor den Menschen, die sowas tun. Nicht die darin wohnen sollen, sondern die andere am liebsten verbrennen würden. Die Bibel will uns deutlich machen, wenn uns auch nicht mit den Juden das Ausmaß der Furcht verbindet, dann aber auf jeden Fall mit der heilsamen Zusage Gottes, habt keine Angst. Gott geht mit dir. Gott geht mit deiner und mit meiner Angst. Ich mag mir das nicht vorstellen, wie das vor 10 Jahren gewesen wäre, wenn ich ohne diese Zusage Gottes dann ins Krankenhaus gekommen wäre. Und wenn ich dann weiter ohne diese Zusage mit meinem Krebs zu tun gehabt hätte. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Da kommt man aus einer Angst heraus, auch wenn es nur ein kleines Wehwehchen ist. Wenn wir an Jesus glauben, auch wenn wir noch so verloren, seelenwund und ohne innere Heimat das Leben fristen, wir sind Gottes geliebte Kinder. Er hat uns in Jesus Christus immer wieder wissen lassen und besonders auch jetzt in der Passionszeit, in der wir leben, dass das uralte Wort heute noch gilt: Fürchte dich nicht. Jesus hat es selber in den Mund genommen. Fürchte dich nicht, so spricht er Jairus an, als ihm der Tod seiner Tochter mitgeteilt wird. Fürchte dich nicht, so beruhigt er seine Jünger, als diese im Hinblick auf die Zeichen der Endzeit Angst bekommen oder als er auf dem See den fast sinkenden Jüngern entgegenkommt und das dem Petrus sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, als er den Hirten die Botschaft über die Geburt von Jesus, sagt ja der Engel, den Hirten auf den Feldern von Bethlehem mitteilte. Fürchte dich nicht, so spricht Jesus Menschen an, die Schuld auf sich geladen haben. Fürchtet euch nicht, so ruft er als Auferstandener den ihm begegneten Frauen am offenen Grab zu. Jesus will nichts weiter als ein sinnerfülltes Leben für jeden Menschen. Deshalb legt der Gott der Liebe sein Fürchte dich nicht in den Mund Jesu. Zeitübergreifend ist uns Menschen die Sehnsucht nach Annahme, nach Sinn und nach Lebensfreude gemein. Und diese Sehnsucht hat die Kraft, selbst dort noch etwas zu bewegen, wo die Macht der Gewohnheit Menschen in Furcht und Schicksalsgläubigkeit gefangen hält. Es gibt ja einen ganz, ganz schlimmen Sender, den können wir hier wahrscheinlich nicht sehen, hoffentlich nicht. Der heißt Astro TV. Das ist so Esoterik und Wahrsagerei. Da rufen täglich rund um die Uhr Menschen an, meistens sind es immer Frauen, und die jammern dann einen vor, kostet natürlich viel Geld, und kriegen dann dort, ja, da kommt der Engel, du brauchst keine Angst zu haben, es wird alles gut und das ist alles Unsinn und. Und die glauben das. Die glauben das immer wieder. Und wenn man den Sender öfters hört bzw. sieht, dann merkt man, das sind immer dieselben Leute, die anrufen, weil die so eine Angst haben. So eine Angst. Die sind gefangen. Wie gut, dass wir dem Fürchte dich nicht, was aus dem Mund von Gott, von Jesus kommt, es zu verdanken haben, dass unsere Lebenssehnsucht nicht untergeht. Wie gut, dass wir deshalb niemand fürchten müssen und dass auch niemand die Angst haben muss, vergeblich zu leben. Fürchte dich nicht. Die Welt als Ganze und jeder und jede, die in dieser Welt lebt, jeder von uns hat diesen Zuspruch bitter nötig. Zwar bewahrt Gottes Treue zu den Menschen, wie wir eben schon sagten, nicht vor Erfahrungen tiefster Dunkelheit, aber in der Dunkelheit kann Gottes Hand ergriffen werden. Gottes Retten beginnt damit, dass wir zu dieser Zusage unser Ja sagen, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen. Die 9-jährige Bärbel verbrachte das Wochenende bei Tante und Onkel. Die Tante hatte am Abend mit ihr gebetet und ihr einen guten Nachtkuss gegeben. Eine Weile später ging sie nochmal an das Zimmer vorbei. Sie meinte, ein verhaltenes Schluchzen zu hören. Schnell öffnete sie die Türe und fand das Kind herzzerreißend weinend vor. »Nanu, was ist denn, Bärbel?« »Ich fürchte mich vor dem Dunkeln«, sagt das Kind. »Aber, Bärbel, du schläfst doch zu Hause auch im Dunkeln«, versuchte die Tante, sie zu beruhigen. »Ja, das ist richtig, aber mein Dunkel, das ich kenne, das kenne ich. Ich kenne mein Dunkel«, schluchzt das Kind. »Und hier kenne ich es nicht. Ihr Dunkel zu Hause war anders. Das war die Dunkelheit im eigenen Zimmer. Sie hatte nichts Furchterregendes, weil sie wusste, was bei Licht in ihrem Zimmer war. Ihre Puppe, ihr Teddybär, ihre Schaukel, ihre Spielzeugkiste. Das alles war auch in Dunkelheit noch da. Nein, es war eine vertraute Dunkelheit und keine fremde. Keinem von uns bleibt fremde Dunkelheit auf dem Lebensweg erspart. wenn es Nacht wird, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber wenn dann die Gewissheit da ist, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, dann kann man in der Dunkelheit auch festhalten an dem Herrn, weil wir wissen, der Herr ist da. Deshalb steht auch eins unverbrüchlich fest: Die Dunkelheit, die wir mit Jesus erleben, die ist letztendlich hell, weil wir wissen, dass er da ist mit seiner Liebe und mit seinem Trost, weil wir das immer wieder erfahren dürfen und erfahren haben. Und so können wir auch diese Dunkelheit besser überstehen. Und wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.